scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Yes, yes und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Code Red im Freien Radio für Stuttgart. Mein Name ist Topservy und mit mir heute im Studio Caris Arts. Caris Arts spielt heute die erste Hälfte, das heißt anderthalb Stunden elektronische Musik, zum Einstieg etwas House und dann später noch Minimal und Elektro. It's instinctively where we come from as black folk. you know. You just can't get around it. And I think when we're using music, modern music, rock and roll, rhythm and blues, to take it right back there, we're using it in the secular realm. Mm-hmm. But it's going right back to the source. Mm-hmm. Let's go right back to the source. Take it right back there. is the mystic, nostalgic soul. This is the mystic, nostalgic soul. Come on. for playing all my records. Come on! Someone I'm trying to rhyme. This is Frank Sinatra. balance is accomplished by all means, there's a method to the madness. Balance is accomplished by all means, there's a method to the madness. Code Red im freien Radio für Stuttgart. An den Decks ist gerade Caris Arts. Und alle Drum Bass Heads aufgemerkt. Code Red Live geht in die nächste Runde. Die Radiogesichter von Code Red entern am 12. Mai das Universum. Dawn of the Red. Infos findet ihr auf coderedfm.de und auf Facebook, facebook.com/coderedfm. Und jetzt weiter, viel Spaß mit Caris Arts. Swimming in sound.

to plan that out. You know, you'd have to know exactly when that guy retracts. And you can't know visually because you're listening to it on an earwig, so you have to cue it by something vocal, like a cough or something. So it's really crazy difficult, but fascinating. So if you can get that timing, it's a great feeling. We'll be right back. Im freien Radio für Stuttgart. Das waren die ersten anderthalb Stunden mit Charizards. Und ich übernehme dann gleich das Studio. Topsturvy. Und von mir gibt es die gewohnte Ladung Liquid Funk Drum and Bass. Bis zum Ende, bis um 1 Uhr. Oh, Ziv. Yeah. stars came to me, yeah, yeah. You are the one for me, one for me, one for me, one for me, one for me, yeah. Thank you.

So, langsam nähern wir uns der 1 Uhr Marke. Das heißt, wir von Code Red kommen langsam zum Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet nächste Woche wieder ein. 22 bis 1 Uhr Code Red im freien Radio für Stuttgart. Oder schaut auf unserer Homepage vorbei, www.code-red-fm.de. Ansonsten auch auf Facebook, facebook.com/coderedfm. Und dort findet ihr auch die Infos zu unserer Veranstaltung am 12. Mai im Universum in Stuttgart. Dawn of the Red heißt das Ding. Ganz viel Drum and Bass. Und auf dem zweiten Floor Reggae und Dancehall von Triforce Sound. Ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als Tschüss, kommt gut durch die Woche und wir hören uns beim nächsten Mal Code Red im freien Radio für Stuttgart.